Hi Leute, willkommen zu meinem Podcast. Heute geht's um ein Instrument, das wahrscheinlich keiner von euch im Alltag spielt. Die Balalaika. Ja genau, dieses dreieckige Ding, das aussieht, als hätte jemand bei einer Gitarre gesagt, sorry, rund ist langweilig, wir machen es mal eckig. Aber Spaß beiseite, die Balalaika ist nicht nur schräg im Design, sondern auch ein spannendes Stück Kulturgeschichte. Sie ist sowas wie der russische Superstar unter den Instrumenten. Und genau darüber möchte ich euch heute ein bisschen was erzählen. Stellt euch vor, wir sind im 17. Jahrhundert, irgendwo in Russland. Kalter Winter, kleine Dörfer, Bauern, die am Feuer sitzen und mittendrin jemand, der auf einer Balalaika spielt. Damals war das Instrument eher für das einfache Volk gedacht, also Bauern, Hirten, fahrende Musiker. Gespielt wurde sie auf Feiern, auf Märkten oder einfach so zum Spaß. Die Herrscher fanden das gar nicht so witzig. Zar Alexei meinte damals tatsächlich, Balalaika? Verboten, macht die Leute viel zu fröhlich. Ja, kein Scherz, Fröhlichka war scheinbar gefährlich. Aber mal ehrlich, wenn ein Instrument so gefährlich ist, dass der König Angst hat, dann muss es schon ziemlich gut sein, oder? Die Leute ließen sich natürlich nicht aufhalten, sie spielten weiter. Und ein paar Jahrhunderte später kam dann ein Musiker namens Wassili Andreev. Der dachte sich, warum nur auf Dorfpartys, ab in den Konzertsaal. Und zack wurde die Balalaika vom Bauernhof auf die große Bühne katapultiert. Ohne ihn würde wahrscheinlich kaum noch jemand heute drüber reden. Es gibt sie in allen Größen, von der kleinen Primbalalaika, die man noch locker tragen kann, bis hin zu Rieseninstrumenten wie der Kontrabassbalalaika. Stellt euch mal vor, ihr müsst so ein Teil mit in die Schule bringen. Viel Spaß beim Busfahren. Der Klang ist schwer zu beschreiben. Er ist hell, ein bisschen nasal und immer irgendwie russisch. Wenn man sie hört, denkt man sofort an weite Steppen oder Leute, die Wodka trinken und Volkslieder singen. Früher war die Balalaika sowas wie die Spotify-Playlist der Bauern. Jemand packte sie aus, zack, Party. Aber sie konnte auch melancholisch. Wenn ein Hirte allein unterwegs war, spielte er traurige Melodien. Das war damals so wie heute, wenn man nachts alleine Emo-Songs hört. Nur eben ohne Spotify, sondern mit Balalaika. Im 20. Jahrhundert wurde sie dann richtig groß. Ganze Orchester nur mit Balalaikas. Stellt euch das mal vor, hunderte Dreiecke auf der Bühne. In der Sowjetunion nutzte man sie sogar für Propaganda. Man schickte Ensembles ins Ausland, um zu zeigen, seht her, wir haben nicht nur Panzer, wir haben auch Partydreiecke. Und heute? Die Balalaika taucht in Filmen auf, zum Beispiel in Dr. Zhivago. Manche Jazzmusiker haben damit improvisiert und sogar DJs haben die Balalaika in Techno-Beats eingebaut. Dreieck trifft Disco-Kugel. Die Balalaika ist aber nicht nur ein Instrument, sondern ein Symbol. Sie steht für die russische Seele, gleichzeitig fröhlich und traurig, verspielt und ernst. Sie hat alle politischen Systeme überlebt, wurde mal verboten, mal gefeiert und klingt heute immer noch unverwechselbar. Man könnte sagen, sie ist die Diva unter den Instrumenten. Eigenwillig, aber unverwechselbar. So, das war meine kleine Reise durch die Welt der Balalaika. Wenn ihr jetzt neugierig seid, hört euch mal ein Stück an, aber passt auf, diesen Sound kriegt ihr nicht mehr so schnell aus dem Kopf.